Kundgabe 1043. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.8.1939. Wohltat des Lichtes von oben. Geistige Armut. Wahrheit. Es ist so überaus wichtig, dass ihr die Lehren von oben annehmt und beachtet. Denn ihr werdet in aller Wahrheit unterwiesen und es werden euch gewissermaßen neue Grundmauern errichtet, die euch Sicherheit bieten, dass der Boden, den ihr betretet, nicht einstürzen kann und also bleibet ihr als sicher in der Wahrheit stehend, auch Träger dieser Wahrheit. Es ist wie ein helles Licht um euch, so ihr euch nicht mehr ängstlich fragen braucht, wo ihr die Wahrheit suchen und wie zu ihr gelangen sollt. Ein einziger lichtvoller Augenblick kann euch so nach zum Seelenheil verholfen haben, so ihr diesen Augenblick gewertet und dem Lichtstrahl nachgegangen seid, der sich bald zu einem Lichtmeer gewandelt und euer Herz entzündet und in helle Flammen versetzt hat. Es fürchtet der Mensch die Finsternis nun doppelt, und er sucht sich so nach des hellen Lichtes würdig zu erweisen, indem er willig sein Herz öffnete und alle Wahrheit entgegennahm. Und Gott will allen Menschen die Wohltat des Lichtes aus den Himmeln erweisen. Er will, dass ein jeder Mensch teilhabe an der Gnadenzuwendung, die unermesslich den Menschen immer wieder zugeht. Jedoch kann er die Lichtfülle nicht auf jene übertragen, die in der Finsternis des Geistes weiter verharren wollen. Und nur das willige Öffnen des Herzens ist gleichzeitig Ursache, dass das Licht immer heller und leuchtender das Herz durchströmt und dass der Mensch zuletzt von der Liebe zu Gott ganz durchflutet ist und also im Licht und in der Liebe steht. Und es hat der Mensch immer und immer wieder Gelegenheit, sich in den Lichtkreis göttlicher Ausstrahlung zu begeben. Er braucht nur zu wollen und sich ohne Hemmung dem Vater im Himmel anvertrauen und ihm seine geistige Armut vortragen. Und es wird der Herr eines solchen Menschen Geist erleuchten und die Wahrheit verbreiten. Es braucht sonach kein Mensch Bedenken zu haben, dass ihm der Vater geistige Wahrheiten vorenthalten könnte, so er nur solche begehrt. Nur der Wille ist nötig, und es kann der Mensch schöpfen unentwegt aus dem Quell der Wahrheit, aus Gott selbst. Amen.